schwellt der Pappmaché-Front. Ihr redet groß, doch fällt nix runter. Nur heiße Luft im Sonderton. Land der Nullen ganz geschniegelt. Schöne Maske, fauler Kern. Ihr zählt euch hoch mit leeren Worten und kriegt nicht mal den Kopf noch leeren. Ihr wollt Moral auf jede Fahne, doch kippt beim ersten Gegenwind. So viele Helden auf dem Papier und keiner weiß, wer die da sind. Ihr nickt so brav, ihr klatscht so sauber, doch unter euch wird alles faul. Die einen lügen, die anderen löschen und nennen es dann ganz genau. Land der Nullen, Land der Nullen, hey, immer korrekt, doch alles geht in zwei. Land der Nullen, ja, ihr seid so brav und merkt nicht, wie ihr fallt. Da stehen Blender mit fetten Reden und keiner prüft, was wirklich stimmt. Voll Idioten mit großen Siegeln, die sich an ihrem Echo grinsen. Psychopathen mit Fan im Blick, Denunzianten mit feinem Blick. Lügner, die kaum den Namen schaffen, den sie schreiben auf den eigenen Trick. Und einer heult, wir sind die Guten mit sauberem Mund und schmutzigem Plan. Ich seh nur Angst in euren Norden und jede Menge heiße Luft im Wahn. Ihr nickt so brav, ihr klatscht so sauber, doch unter euch wird alles faul. Die einen lügen, die anderen löschen und nennen es dann ganz genau. Land der Nullen, Land der Nullen, hey! Für falsche Worte. Ich will, dass jemand Klartext spricht. Nicht jedes Maul ist schon ein Gewissen, nur weil es sauber lächelt nicht. Denn wenn die Angst den Ton angibt, dann wird aus Mut nur Maske drauf. Und wenn ihr weiter alles sortiert, dann geht am Ende alles drauf. Land der Nullen, Land der Nullen.